1. Als der Kananite König von Orod, der im Süden wohnte, hort, das die Israeliten auf dem Weg von Atharim kamen, führte er Krieg gegen sie und nahm einige Gefangen. 2. Daraufhin legten die Israeliten Yahweh ein Gelübde bei und versprachen, wenn du uns dies Loot in die Hand gibst, wer denn wir erstatte dem Banway hen. 3. Yahweh erhort die Bitte der Israeliten und liefert die Kananiter in ihr Hand, sie waiten dies und erstatte dem Ban, und der Ort wird fortan Homer genannt. 4. Anschließend zogen sie von Berg Hor Weiter auf dem Weg zum Schilfmeer, das Land idem zu umgehen, doch unterwegs wird das Volk ungeduldig und missmutig. 5. Das Volk sprach fresh Wort gegen Gott und Mose. Warum hat uns aus Ägypten geführt, damit wir in der Wüste sterben? Es gibt Wetterbrot noch Wasser, und dies Elend nahrungi kelt unsen. 6. Daraufhin sand Yahweh Branschlangen unter das Volk, die viel Israeliten bissen, so dass ein groß Zahl von ihnen starb. 7. Die Lut kamen zu Mose und bekannten, wir haben gesündigt, indem wir gegen Yahweh und dich geredet haben, bitte Yahweh, das uns von diesen Schlangen befreit. Mose legte daraufhin Verbit für das Volk ein. 8. Yahweh befahl Mose, fertig ein Branschlangen und befestig sie in einer Stang, Jeder, der gebissen Word und sie ansiet, Word am Leben bleiben. 9. Mose fertigt ein Ern Schlangen und befestigt sie in einer Stang, wenn Jemen von einer Schlange gebissen Word und die Ern Schlange ansche, blieb am Leben. 10. Danach zogen die Israeliten weiter und lagerten sich in Obath. 11. Von Obath zogen sie weiter und lagerten sich in Ej Harabrim, in der Wust Ostlich von Moab. 12. Von dort zogen sie weiter und lagerten sich in Seredtel. 13. Anschließend zogen sie von dort weiter und lagerten sich jenseits des Arnon, der in der Wust fließt und im Gebiet der Amoriter entspringt, denn der Arnon bildet die Grenz Moab zwischen den Moabiten und den Amoriten. 14. Daher steht im Buch der Krieg Yahwehs geschrieben, Waheb in Sufa und die Taler des Arnon, 15. Soi der Abhang der Taler, der sich bis zur Lage von Ar erstreckt und an die Grenz Moabs Grenz. 16. Von dort zogen sie nach Bir, dies ist der Brunnen, den Yahweh meinte, als er Mose befahl, versammle das Volk, damit ich ihnen Wasser geb. 17. Damal sanjen die Israeliten folgens lied, quell havea, o Brunnen. Singt im Zoo. 18. Der Brunnen, den Fürsten Gruben, den die Edlen des Volks mit dem Zepter und ihren Staben boten. Und von der Wusogen sie nach Matana. 19. Von Matana nach Nahaliel und von Nahaliel nach Bamoth. 20. Von Bamoth zogen sie in das Tal, das im Gebiet der Moabiter liegt. Zum Gipfel des Pisgah, der auf die Wust blickt. 21. Israel sent Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, mit der Botschaft. 22. Erlobans, durch den Land zu Sihen, wo werden Wedderfelder noch Weinberg betreten noch Wasser aus Brunnen trinken, sundern ausschließlich auf der Königstrasse bleiben, bis wir den Gebiet durch Quert haben. 23. Sihon jedoch gestattet den Israeliten den Dirch zeig Dirch sein Gebiet nicht, statt dessen versammelte sein gesamte Streitmacht und zog den Israeliten in die Wust entgegen, wo sie bei Jahaz zum Kampf stellte. 24. Die Israeliten besiegten ihnen eine heftigen Schlacht und eroberten sein Land vom Arnon bis zum Jabbok, bis und das Gebiet der Ammoniter, da die Grenz der Ammoniter stark befestigt war. 25. Die Israeliten nahmen Aldort Gelegen in Stadti ein und ließen sich in Allenstadten der Amoriter nieder, einschließlich Hesbon und Allen des Huge Horigen Ortschaften. 26. Den Hesbon war die Stad des Amoritikenig Sihon, der Zuvor Krieg mit dem König der Moabiter geführt und im sein Gesamtes Land bis zum Arnon entrissen hat. 27. Daher singen die Spruchdichter, kommt nach Hesbon. Die Stad Sihon soll aufgebaut und befestigt werden. 28. Den ein Führing von Hesbon aus, ein Flamm von der Stad Sihans, sie wird Moab, die Bewohner der Hohen des Arnon. 29. We her dir, Moab. Du bist. Verloren, Vogt des Carmos. Alisein son zu flutschlingen werden und sein Tochter zu gefangen in Seehans, des Königs der Amoriter. 30. Verschossen auf SIE, Hesben war verloren bis Dibben, were verwusteten bis Nofer, mit fewer bis Mediba. 31. Die Israeliten ließen sich im Land der Amoriter nieder. 32. Danach schickte Mose Kundschafter nach Jesa und SIE nahmen es samt den des Uge Horigen Dorfern ein, wodech SIE die dort wohnenden Amoriter vertrieben. 33. Anschließend wanten SIE sich im und Zogen in Richtung Bastian. Die Rückterog, der König von Bastian, mit seiner gesamten Streitmacht aus, SIE bei Edres am Kampf zu stellen. 34. Jahwe sprach zu Mose, furchte dich nicht vor ihm, den ich gebin, sein ganzes Volken sein Land in den Hand, und du sollst mit ihm verfahren, why du mit Sihon, dem Amoritekönig, der in Hesben wohnte, verfahren bist. 35. SIE schlugen in, sein Son und sein gesamte Streitmacht, so dass niemand entkommen konnte und nahmen sein Land in Besitz.